Schützen, was will ich der Weg? Er schreitet verwegen, verwegen auf Feldern von Eis, da pranget kein Frühling, da grünet kein Reis. Tief unter den Füßen ein lieblichtes Meer, erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr. Durch den Riss nur der Wolken erblickt, tief unter den Wassern, das grünende Feld.